Laut Meldung der südkoreanischen Internetzeitung Jajo-Shibu forderte die südkoreanische Organisation Verein für Demokratie, Volksleben, Frieden, Landesvereinigung und Souveränität am 18. April durch eine Pressekonferenz vor dem Gebäude der Staatsanwaltschaft die Untersuchung des Nationalen Nachrichtendienstes mit Nachdruck. Demnach soll der südkoreanische Geheimdienst eine intrigante Organisation aus Zivilisten gebildet und deren Mitglieder finanziert haben, um in der Gesellschaft falsche Informationen zu verbreiten. Und den Meldungen zufolge verlangten die Mitglieder der südkoreanischen Organisationen wie der Stiftung zum Gedenken des 18. Mai, der Gesellschaft der Hinterbliebenen der Gefallenen für die Demokratie vom 18. Mai und der Gesellschaft der Verletzten der Bewegung für Demokratie vom 18. Mai am 20. April vor dem Haus vom ehemaligen Militärdiktator John Doofan in Seoul die Abschaffung von dessen Memoiren, in denen er den Massenmord in Gwangju negierte.